Abschnitt 9 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 2. Kapitän Wilmot wollte, sobald das Schiff gewonnen und die Gefangenen wohl verwahrt waren, wieder in den Rio Janeiro fahren, da er nicht zweifelte, dass wir dort dem anderen Kriegsschiff begegnen würden, welches, da es uns nicht gefunden und seinen Kameraden verloren hatte, seiner Meinung nach umgekehrt sein und durch das Schiff, das wir gewonnen hatten, das portugiesische Farben trug, leicht in unsere Hände geraten müsste. Unsere Mannschaft war ebenfalls ganz dafür. Unser Freund William aber gab uns besseren Rat. Er kam zu mir. »Freund«, sagte er, »ich höre, der Kapitän will wieder in den Janeiro-Fluss segeln, in der Hoffnung, mit dem anderen Schiff zusammenzutreffen, welches gestern Jagd auf dich machte.« »Ist es wahr? Hast du das im Sinn?« »Allerdings, William«, versetzte ich, »warum denn nicht?« »Nun«, sagte er, »du kannst es tun, wenn du willst.« »Das weiß ich selbst, William«, entgegnete ich, »aber der Kapitän ist ein Mann, der auf vernünftige Gründe eingehen wird. Was hast du dagegen einzuwenden?« »Ei«, meinte William bedeutungsvoll, »ich möchte nur wissen, was eigentlich dein Geschäft und das Geschäft all der Leute ist, die du bei dir hast. Nicht wahr, doch Geld zu gewinnen?« »Ja, William, so ist es, und zwar auf unsere ehrliche Weise.« »Wen willst du«, sagte er, »lieber Geld ohne Gefecht haben als ein Gefecht ohne Geld? Ich meine, was du würdest wählen, wenn es dir freistünde?« »Natürlich das Erstere«, erwiderte ich. »Was für einen großen Gewinn hast du an der Beute, die du jetzt bekommen hast, obgleich sie dich 13 von deinen Leuten kostete und hier noch obendrein allerhand beschädigte? Es ist wahr, du hast das Schiff und einige Gefangene bekommen, aber du würdest auf einem Kauffahrteischiff die doppelte Beute gemacht haben, ohne ein solch schweres Gefecht. Und wie kannst du wissen, wie zahlreich oder wohlgerüstet die Mannschaft auf dem anderen Schiffe sein wird, welchen Verlust du dabei erleiden kannst und was du gewinnst, wenn du dich seiner bemeisterst? Ich dächte wahrhaftig, es wäre weit besser, du ließest es in Ruhe.« »Das ist wahr, William«, versetzte ich, »ich will dem Kapitän deine Meinung mitteilen und dir dann wieder die seine sagen.« Sofort ging ich zum Kapitän und trug ihm Williams Gründe vor. Der Kapitän war ebenfalls der Meinung, dass das Kämpfen nur dann unsere Sache sein könne, wenn wir es nicht anders machen könnten und dass wir mit so wenig Opfern wie nur möglich Geld zu bekommen suchen müssten. Der Kampfplan wurde somit beiseite gelegt, und wir fuhren wieder südlich gegen den La Plata-Fluss, in der Hoffnung, in dieser Gegend einige Beute zu finden. Hauptsächlich hatten wir unser Augenmerk auf einige spanische Schiffe von Buenos Aires gerichtet, welche in der Regel sehr reich an Silber sind, und mit einem einzigen solchen Raube wären wir wohl recht zufrieden gewesen. Wir segelten also beinahe einen Monat lang südlich dorthin, ohne dass uns etwas begegnete. Und nun begannen wir uns zu beraten, was wir zunächst tun wollten, denn wir waren noch zu keinem Entschluss gelangt. Meine Meinung war immer, wir sollten uns nach dem Kap der Guten Hoffnung und von da nach Ostindien wenden. Ich hätte gern Williams Rat darüber vernommen, wohin wir uns jetzt begeben sollten, aber er fertigte mich immer mit irgendeiner quäkerischen Witzelei ab und ließ es sich durchaus nicht angelegen sein, uns eine Richtung anzugeben. Ob es nun eine Gewissenssache bei ihm war oder ob er die späteren Folgen nicht auf sich nehmen wollte, weiß ich nicht. Kurz, wir mussten uns zuletzt ohne ihn entschließen. Gleichwohl beriefen wir uns ziemlich lange und richteten unsere Gedanken geraume Zeit auf den La Plata-Fluss. Zuletzt spähten wir windwärts ein Schiff aus, und zwar eines, wie gewiss in diesem Teile der Welt lange keines gesehen worden war. Es fürchtete sich nicht vor uns, denn es segelte mit voller Macht gerade auf uns los, was indes hauptsächlich dem Winde zuzuschreiben war, denn wenn dieser irgendwie gewechselt hätte, so hätte es sich danach richten müssen. Ich überlasse es jedem, der etwas von der Schiffskunst versteht, zu beurteilen, was für eine Figur dieses Schiff machte, als wir es zuerst sahen, und was wir von ihm denken sollten. Die Hauptmastschande fiel etwa 6 Fuß über dem Eselshaupt vorwärts. Die Spitze des Bramsegelmastes hing in den vorderen Wandtauen. An der Kreuzrah war zufällig etwas gewichen. Die Kreuzbramsegelbrassen, deren stehende Teile an der Wand des großen Mastsegels befestigt waren, drückten das Basanmastsegel und die Reihen herab, so dass über einem Teil der Schanze gleichsam eine Zeltdecke ausgebreitet war. Das vordere Mastsegel war etwa an 2 Drittel von der Masthöhe aufgehisst. Aber die Schoten waren fort, die vordere Rahe war auf das Vorderkastell herabgelassen. Das Segel war locker und ein Teil davon hing über Bord. Auf diese Art kam das Schiff auf uns zu. Mit einem Wort, die Figur, welche es machte, war höchst auffallend, sogar für Leute, die sich auf alle möglichen Erscheinungen auf See verstanden. Es hatte kein Boot, auch hing keine Flagge heraus. Als wir ihm näher kamen, feuerten wir eine Kanone ab, um es aufmerksam zu machen. Es nahm keine Notiz davon, sondern steuerte wie bisher vorwärts. Wir feuerten abermals, aber wieder ohne Erfolg. Endlich kamen wir auf Pistolenschuss weiter aneinander, aber niemand antwortete oder zeigte sich. Wir dachten nun, es sei vielleicht ein gestrandetes Schiff, das von der Mannschaft verlassen und von der hohen Flut wieder auf See getrieben worden sei. Aber als wir näher kamen und ganz dicht an seiner Seite hinfuhren, konnten wir darin ein Geräusch hören und die Bewegung mehrerer Leute im Innern beobachten. Daraufhin bemannten wir zwei Boote mit wohlbewaffneten Leuten und befahlen denselben, sich alsbald an das Schiff zu machen und es von zwei Seiten zu entern. Sobald sie an die Seite des Schiffes kamen, zeigte sich eine erstaunliche Menge schwarzer Leute auf dem Deck, die unseren Leuten eine solche Angst einjagten, dass das Boot, welches gerade entern wollte, plötzlich von seinem Vorhaben abstand und keinen Angriff wagte. Die Mannschaft des anderen Bootes aber, welche bereits geentert hatte, sprang, da sie die Leute vom ersten Boot zurückgeschlagen glaubte und das Schiff so voll sah, sämtlich wieder ins Boot zurück und segelte davon, ohne zu wissen, was an der Sache war. Jetzt trafen wir Anstalten, eine Salve auf das Schiff abzugeben, aber unser Freund William setzte uns abermals den Kopf zurecht, denn, wie es scheint, hatte er früher als wir erraten, was von der Sache zu halten war. Er näherte sich mir, denn mein Schiff war es, welches näher dem Fremden lag, und sagte: »Freund, ich bin der Meinung, du hast hier Unrecht, und deine Leute haben die Sache auch nicht recht angegriffen. Ich will dir sagen, wie du dieses Schiff nehmen kannst, ohne von den Dingern da, welche man Kanonen nennt, Gebrauch zu machen.« »Wie kann das sein, William?« sagte ich. »Ei«, entgegnete er, »du kannst es mit deinen Rudern bekommen. Du siehst, dass sie kein Steuer haben und bemerkst auch die Lage, in welcher sie sind. Greife sie mit deinem Schiff auf der Leeseite an und entere so von deinem Schiff aus. Ich bin überzeugt, du wirst es ohne Gefecht bekommen, denn diesem Schiff muss irgendein Unglück, das wir nicht kennen, zugestoßen sein.« Da die See ruhig war und nur ein sanfter Wind blies, so nahm ich seinen Rat an und machte mich an die Seite des Fahrzeugs. Unsere Leute drangen sogleich ein und wir fanden ein großes Schiff mit mehr als 600 Negern, Männer, Weibern und Kindern, aber nicht einen einzigen Christen oder weißen Menschen an Bord. Bei diesem Anblick schauderte ich, denn ich dachte mir sogleich, wie es teilweise auch der Fall war, dass diese Schwarzen sich befreit, alle Weißen ermordet und in die See geworfen hatten. Kaum hatte ich diese Ansicht gegen meine Mannschaft ausgesprochen, als der Gedanke daran sie so wütend machte, dass ich sie kaum abhalten konnte, alle zusammen in Stücke zu hauen. William beschwichtigte sie endlich mit vieler Überredungskunst, indem er ihnen sagte, dies sei nichts anderes, als was sie selbst in der Lage der Neger ebenfalls tun würden, wenn sie könnten. Man habe den Negern die größte Ungerechtigkeit zugefügt, indem man sie ohne ihre Einwilligung als Sklaven verkaufte. Das Gesetz der Natur habe ihnen dies eingegeben. Man sollte sie deswegen nicht töten, denn eine solche Tat wäre ein mutwilliger Mord. Diese Zureden fanden Eingang bei ihnen und kühlten ihre erste Hitze ab. Sie schlugen daher nur 20 oder 30 von ihnen nieder, und alle die übrigen rannten zwischen den Verdecken an ihre ersten Plätze zurück, indem sie wahrscheinlich glaubten, wir seien ihre früheren Herren und wiedergekommen, um Rache an ihnen zu üben. Wir waren jetzt in der seltsamsten Verlegenheit, denn wir konnten uns mit keinem Worte verständlich machen und ebenso wenig ein Wort von ihnen verstehen. Wir bemühten uns, durch Zeichen zu fragen, woher sie kämen, allein sie konnten nicht verstehen, was wir meinten. Ihrerseits deuteten sie auf unser Boot und auf ihr Schiff, fragten ebenfalls so gut sie konnten, sagten 1000 Dinge und drückten sich mit großer Ernsthaftigkeit aus, aber wir konnten kein Wort von allem verstehen noch begreifen, was sie mit ihren Zeichen meinten. Das sahen wir aber wohl, dass sie als Sklaven an Bord genommen sein mussten, und zwar von irgendeiner europäischen Mannschaft. Wir konnten leicht sehen, dass das Schiff ursprünglich in Holland gebaut worden war, aber viele Änderungen erlitten hatte, und zwar, wie wir glaubten, in Frankreich. Denn wir entdeckten 2 oder 3 französische Bücher an Bord und nachher auch Kleider, Leinwand, Schnüre, einige alte Schuhe und mehrere andere Sachen. Unter dem Mundvorrat fanden wir einige Tonnen irisches Ochsenfleisch, einige Neufundländerfische und mehrere andere Beweise, dass Europäer an Bord gewesen sein mussten. aber von ihnen selbst konnten wir nirgends einen entdecken. Auch fanden wir keinen einzigen Säbel, kein Gewehr, keine Pistole oder sonst eine Waffe, außer einigen Kurzsäbeln, welche die Neger unter ihrem Lager verborgen hatten. Wir fragten sie, was aus all den kleinen Waffen geworden sei, indem wir auf unsere eigenen deuteten und auf die Plätze, wo die dem Schiff Angehörende gehangen haben mussten. Einer der Neger verstand mich sogleich und winkte mir, auf das Verdeck zu kommen, wo er nach meiner Flinte griff, die ich, nachdem wir uns des Schiffes bemeistert hatten, nicht aus der Hand gegeben hatte, und eine Bewegung machte, als wollte er sie in die See schleudern, woraus ich schloss, dass sie sämtliche Waffen, Pulver, Geschütze, Schwerter usw. über Bord geworfen hatten, ohne Zweifel in der Meinung, diese Dinge würden sie töten, wenn auch die Leute nicht mehr da wären. Nun zweifelten wir nicht mehr daran, dass die Mannschaft des Schiffes von diesen verzweifelten Schuften überfallen, denselben Weg gegangen und ebenfalls über Bord geworfen worden war. Wir durchsuchten das ganze Schiff, ob wir Blut finden könnten, und glaubten auch wirklich an mehreren Stellen welches zu bemerken. Aber die Sommerhitze, welche das Pech und den Teer auf den Verdecken schmolz, machte es uns unmöglich, es genau zu erkennen, ausgenommen in der Kajüte, wo wir deutlich sehen konnten, dass viel Blut geflossen war. Wir fanden die große Luke offen und schlossen daraus, dass sich der Kapitän und seine Leute in die große Kajüte zurückgezogen und sich von dort geflüchtet haben mussten. Was uns aber die beste Gewissheit über das Vorgefallene verschaffte, war, dass wir bei weiteren Nachforschungen 7 oder 8 von den Negern schwer verwundet fanden, und zwar 2 oder 3 von ihnen durch Schusswaffen. Einem von ihnen war das Bein zerschmettert, und er befand sich in einem elenden Zustande, da das Fleisch bereits brandig war. Unser Freund William sagte, ohne unsere Hilfe würde er in 2 Tagen gestorben sein. William war ein äußerst geschickter Wundarzt und bewies es bei dieser Kur, denn obgleich sämtliche Wundärzte auf unseren beiden Schiffen, wir hatten ihrer nicht weniger als 5, welche sich studierte Chirurgen nannten und überdies 2 sogenannte Gehilfen. Obgleich alle diese ihre Meinung dahin abgaben, dem Neger müsse sein Bein abgenommen werden, sonst sei er unrettbar verloren, der Brand habe bereits das Mark im Beine angegriffen, die Sehnen seien brandig und er könne sein Bein jedenfalls nie mehr gebrauchen, wenn es auch kuriert würde, so sagte William, er habe eine andere Ansicht von der Sache. Er wolle die Wunde erst einmal genau untersuchen, und dann werde er sich weiter darüber aussprechen. Sofort machte er sich an das Bein, und da er den Wunsch ausdrückte, einige von den Chirurgen möchten ihm dabei behilflich sein, so bezeichneten wir ihm 2 von den Geschicktesten, die ihm halfen, während wir den übrigen bedeuteten zuzusehen. William ging nach seiner eigenen Methode zu Werke, und einige seiner Kollegen wollten diese anfangs fehlerhaft finden. Er ließ sich indes nicht stören und untersuchte genau alle Teile des Beines, wo seiner Vermutung nach der Brand angefangen hatte. Er schnitt viel von dem brandigen Fleisch ab, wobei der arme Bursche keine Schmerzen empfand. William fuhr in seinem Geschäfte fort, bis Blut floss und der Schwarze einen lauten Schrei tat. Sodann nahm er die Splitter aus dem Beine heraus, renkte es mit Hilfe eines anderen Wundarztes ein, verband es und legte den Kranken, der sich um einen Gutteil erleichtert fühlte, zur Ruhe. Bei der ersten Abnahme des Verbandes begannen die Chirurgen zu triumphieren. Der Brand schien um sich zu greifen und ein langer, rot unterlaufender Streifen zeigte sich von der Wunde aufwärts bis an den mittleren Teil des Schenkels, so dass die Chirurgen zu mir sagten, der Mann werde in wenigen Stunden sterben. Ich ging hin, es zu sehen und fand meinen Freund William selbst ein wenig überrascht. Als ich ihn aber fragte, wie lange der arme Kerl nach seiner Ansicht noch zu leben hätte, blickte er mich ernsthaft an und sagte, »So lange aus du selbst«, ich fürchte durchaus nicht für sein Leben, aber ich möchte ihn gern kurieren, ohne einen Krüppel aus ihm zu machen. Er war am Augenblick nicht mit der Behandlung des Beines beschäftigt, sondern bereitete etwas zum Einnehmen für den armen Menschen, ohne Zweifel um weiterem um sich greifen vorzubeugen und fieberische Zufälle, welche sich im Blut einstellen könnten, zu schwächen oder zu verhindern. Sodann ging er wieder ans Werk, öffnete den Schenkel an 2 Stellen über der Wunde und schnitt eine Menge brandiges Fleisch aus. Da das ausgetrocknete Blut jetzt mehr als gewöhnlich Anlage zum Brandigwerden hatte, so suchte er es zu zerteilen. Kurz, unser Freund William beseitigte den um sich greifenden Brand, so dass der rote Streifen wieder verschwand und das Fleisch gesunden Eiter zu bilden begann. In wenigen Tagen sammelten sich die Lebensgeister des Burschen. Sein Puls schlug wieder regelmäßig. Er hatte kein Fieber mehr, wurde mit jedem Tage kräftiger und in etwa 10 Wochen war er vollkommen gesund. Wir behielten ihn bei uns und machten ihn zu einem tüchtigen Matrosen. Um aber auf das Schiff zurückzukommen, so konnten wir keine sichere Kunde darüber erhalten. Wir fragten mit allen erdenklichen Zeichen und Bewegungen, was aus der Mannschaft geworden sei, konnten aber schlechterdings nichts aus ihnen herausbringen. Unser zweiter Offizier war der Ansicht, man sollte ihnen durch die Folter ein Geständnis abzwingen. Als aber William hörte, dass darüber beraten wurde, kam er zu mir und sagte: »Freund, ich ersuche dich, dass du keinen von diesen armen Menschen auf die Folter spannen lässest.« »Warum nicht, William?« fragte ich. »Du siehst, dass sie keine Auskunft darüber geben wollen, was aus den Weißen geworden ist.« »Ich glaube«, entgegnete William, »sie haben dir sehr genaue Auskunft über alle Einzelheiten gegeben.« »Wieso?« fragte ich. »Sind wir denn durch all ihr Geschnatter um ein Haar klüger geworden?« »Nein«, sagte William, »aber das ist, wenn ich die Sache recht bedenke, nur dein Fehler gewesen. Du wirst doch die armen Leute nicht dafür strafen wollen, dass sie nicht Englisch sprechen können. Vielleicht haben sie in ihrem ganzen Leben kein englisches Wort gehört. Ich glaube also bestimmt, dass sie dir einen ausführlichen Bericht über alles gegeben haben, denn du weißt, mit welcher Ernsthaftigkeit und wie lange einige von ihnen zu dir gesprochen haben. Wenn du ihre Sprache nicht verstehst und sie nicht die deinige, wie können sie es anders machen? Du vermutest bloß, dass sie dir nicht die ganze Wahrheit mitteilen. Ich glaube aber, sie haben es getan. Und wie willst du die Frage entscheiden, ob du recht hast oder ob ich recht habe? Überdies, was können sie dir sagen, wenn du ihnen auf der Folter eine Frage vorlegst und sie dieselbe nicht verstehen? Ja, kannst du überhaupt nur wissen, ob sie Ja oder Nein sagen? Ich will meine Mäßigung nicht rühmen, wenn ich bemerke, dass ich mich durch diese Gründe überzeugen ließ. Gleichwohl hatten wir viel zu tun, unseren Leutnant zurückzuhalten, der gleichwohl einige von ihnen niedermachen wollte, um die anderen zum Sprechen zu bringen. Was sie auch sagten, er verstand kein Wort davon, aber er wollte sich den Glauben nicht nehmen lassen, dass die Neger ihn notwendig verstehen müssten, wenn er sie fragte, ob das Schiff wie das unsrige ein Boot gehabt hätte oder nicht und was aus demselben geworden wäre. Es blieb nun einmal kein anderes Mittel, als in Geduld zu warten, bis wir diese Leute im Englischen unterrichtet hätten. Wo sie an Bord des Schiffes gekommen waren, konnten wir nicht erfahren, weil sie die englischen Namen, welche wir diesen Küsten gegeben hatten, nicht kannten, und ebenso wenig konnten wir herausbringen, welcher Nation das Schiff angehört hatte, weil sie keine europäische Sprache von der anderen zu unterscheiden vermochten. So fiel aber der Neger, den ich ins Verhör nahm, derselbe, dessen Bein William kuriert hatte, und sagte, so redeten sie nicht dieselbe Sprache wie wir und auch nicht diejenige, die unsere Portugiesen sprachen. Es waren also aller Wahrscheinlichkeit nach Franzosen oder Holländer gewesen. Der Inhalt seiner weiteren Andeutungen war der Hauptsache nach folgender. Die weißen Männer waren barbarisch mit den Negern umgegangen und hatten sie unbarmherzig geschlagen. Einer von den Negern hatte ein Weib, zwei Neger hatten Kinder und einer eine Tochter von etwa 16 Jahren. Ein Weißer missbrauchte des Negers Weib und nachher das Mädchen, und das machte alle Neger rasend. Besonders war der Mann des Weibes in großer Wut. Darüber wurde der Weiße so ergrimmt, dass er drohte, ihn umzubringen. Aber in der Nacht machte sich der Neger los, nahm ein Brecheisen und als der nämliche Franzose, wenn es ein Franzose war, sein Weib wiederum missbrauchen wollte, schlug ihm der Schwarze mit dem Brecheisen das Hirn aus dem Kopfe. Darauf nahm er ihm den Schlüssel ab, mit welchem die Handschellen aufgeschlossen wurden, und setzte etwa 100 von ihnen in Freiheit. Diese gingen hierauf durch dieselbe Luke, durch welche der Weiße zu ihnen hereingekommen war, auf das Verdeck, nahmen den Hirschfänger des getöteten Mannes sowie andere Waffen, die in der Nähe waren, und fielen über die Männer auf dem Verdeck her, töteten sie alle und danach auch diejenigen, welche sie auf dem Vorderkastell fanden. Der Kapitän und seine Leute, welche sich in der Kajüte befanden, verteidigten sich mit großem Mute und schossen auf den Öffnungen auf sie, wodurch der Erzähler und mehrere Neger verwundet wurden. Endlich aber drangen sie nach langem Streit in die Kajüte ein und streckten zwei von den Weißen nieder, die am Eingange standen. Aber 11 von den Negern wurden getötet, ehe diese einbrechen konnten. Sodann zogen sich die übrigen durch die Luke in die große Kajüte zurück, wobei noch 3 Jäger verwundet wurden. Danach rettete sich der Geschützmeister in die Pulverkammer. Einer von seinen Leuten holte das große Boot am Hinterteil des Schiffes herbei und brachte alle Waffen nebst dem Geschütz, welche sie bekommen konnten, hinein. Dann stiegen alle in das Boot und holten hierauf den Kapitän und diejenigen, die bei ihm waren, aus der großen Kajüte. Als sie so alle eingeschifft waren, beschlossen sie, das Schiff aufs Neue anzugreifen, um es wieder in ihre Hände zu bringen. Sie kamen mit verzweifeltem Mute heran und töteten zuerst alles, was im Wege war. Aber inzwischen waren die Neger alle losgeworden, hatten sich einiger Waffen bemächtigt, und obgleich sie nichts von Pulver oder Kugeln oder Kanonen verstanden, so konnten doch die Weißen sie nicht mehr bemeistern. Gleichwohl legten sie sich unter den Bug des Schiffes und holten alle Männer heraus, welche in der Küche geblieben waren, sich dort trotz der größten Anstrengungen der Neger behauptet und mit ihren kleinen Waffen zwischen 30 und 40 Neger getötet hatten. Am Ende aber doch sich gezwungen sahen, das Schiff zu verlassen. Der Neger konnte uns keine Auskunft geben, in welcher Gegend dies vorgefallen, ob in der Nähe der Küste von Afrika oder weit davon, oder wie lange vorher es geschehen, ehe das Schiff in unsere Hände fiel. Sie wussten nur im Allgemeinen, es sei eine lange Zeit her, aber nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, waren es 2 oder 3 Tage, nachdem sie von der Küste abgesegelt waren. Sie sagten uns, sie hätten etwa 20 von den weißen Männern getötet, indem sie dieselben mit Knütteln, Brecheisen und anderen solchen Dingen, welche sie bekommen konnten, auf den Kopf geschlagen. Ein starker Neger habe 3 von ihnen mit einer eisernen Stange umgebracht, nachdem er 2-mal durch den Leib geschossen worden sei. Nachher aber sei er von dem Kapitän selbst an der Tür der Hütte, die er mit dem Brecheisen aufgesprengt, durch den Kopf geschossen worden, woher vermutlich das viele Blut rührte, das wir da selbst gesehen hatten. Derselbe Neger erzählte uns, dass sie alles Pulver und alle Geschütze, welche sie auffinden konnten, in die See geworfen und gern auch mit den großen Kanonen ein Gleiches getan hätten, wenn sie dieselben hätten fortheben können. Auf die Frage, wie es gekommen sei, dass sich ihre Segel in solchem Zustande befänden, war seine Antwort, sie hätten es nicht verstanden. Sie wüssten nicht, was die Segel tun. Das heißt, sie wussten nicht einmal, dass die Segel es waren, die das Schiff trieben. Als wir ihn fragten, wohin er gewollt habe, sagte er, sie hätten es nicht gewusst, sondern wären eben der Meinung gewesen, sie würden wieder in ihr eigenes Land zurückkommen. Ich fragte ihn namentlich auch, für wen er uns gehalten habe, als wir zum ersten Mal in ihre Nähe gekommen seien. Er sagte, sie seien fürchterlich erschrocken gewesen, denn sie hätten geglaubt, wir seien dieselben weißen Männer, die auf ihren Booten davongegangen, und seien wieder in einem großen Schiff gekommen samt den 2 Booten. Deshalb hätten sie erwartet, wir würden sie alle zusammen umbringen. Dies war der Bericht, den wir von ihnen bekamen, nachdem wir sie gelehrt hatten, Englisch zu sprechen und die Namen und den Gebrauch der zum Schiffe gehörenden Dinge, von denen oft geredet wurde, zu verstehen. Dass die Neger uns die Wahrheit sagten, konnten wir daraus schließen, dass sie alle in den Einzelheiten übereinstimmten und immer bei derselben Geschichte blieben. Ende von Abschnitt 9.